Heute ist der letzte Tag, aber hoffentlich, wenn ich wieder zurück bin, im April irgendwann, wir können weitermachen. Wenn ich weg bin, dann lieber, ich weiß nicht, welche Bedingungen und wann ich was gibt, dann wann es was gibt, dann lieber warten wir bis April, und dann in der zweiten Hälfte von April, dann können wir fortsetzen. Und inzwischen hoffentlich auch lesen Sie selbst ein bisschen, damit Sie ein bisschen mehr Überblick haben und dann irgendwann Ende April, in Mai, wir Veranstaltung eine Retreat hier. Und wo Also, sollen wir lesen? Wo sollen wir lesen? Was meinen Sie, wo sollen wir lesen? ja, es gibt so viele Bücher, dass ein Leben ist nicht genug, ja. Ja, Ihr Aber Tipp, Ihr Tipp, Ihr Tipp, was ist Ihr Tipp? ich werde erklären und dann lassen Sie die Fragen zu Ende, ja, dann ich werde verantworten, was. Also während dieser Vortrag, ich werde ein bisschen erklären können, wie das, es gibt in Buddhismus zahlreiche Interpretationen und zahlreiche Meditations so Mitteln, und alles hängt eigentlich davon ab, wie, was man lernt und wie man darüber kontempliert. Und wenn man die Kontemplation richtig gemacht hat und verstanden hat, was das Objekt der Meditation ist, dann man meditiert danach. Ja. Es gibt nicht nur einen Weg zu meditieren, es gibt so viele verschiedene Mitteln. Nach der buddhistischen Lehre, alles, was der Buddha die wahre Natur der Dinge, niemand kann zeigen, aber man kann nur die Methoden erklären, wie man sie selbst erfahren kann. Das ist alles. Buddha selbst hat nicht mehr gemacht. Und die Methoden natürlich sind viele, weil die Probleme der Wesen sind auch viele, viele, unzählige. Wenn man unbedingt eine Zahl möchte, dann 84.000 Methoden hat der Buddha gelehrt und es gibt 84.000 Probleme, die die Wesen haben und die sie quälen. Und wir lernen Buddhismus, damit uns diese Probleme nicht mehr quälen und wir leben in der Ruhe. Und diese Ruhe heißt im Buddhismus Nirvana. So, jetzt ist es schon 3 Uhr. Wir können anfangen und wird aufgenommen, ja? Ja, es wird aufgenommen. Okay, dann wir können anfangen und wie immer, ich rede ungefähr 1,5 Stunden und danach haben wir eine halbe Stunde für die Fragen und Antworten. Letztes Mal haben sich ein bisschen die Zuhörer aktivisiert. Es gab endlich viele Fragen und hoffentlich heute wird es ebenfalls. Ne? Und indem ich was in Buddhismus gelernt, ich habe gelernt, indem ich immer Fragen gefragt und zum Glück habe ich auch passende Lehrer gefunden, die mir auf die Fragen gute Antworten gegeben haben. So habe ich Allmählich, es hat lange, lange Zeit gedauert, habe ich allmählich so Zuversicht erlangt und war sehr, sehr klar darüber, dass ich schon bestimmt schon so solide Grundlage für weitere Meditationen habe. Und dann, wenn man die Lehre von Mahayana versteht, dann diese Meditation ist zeitlos. Man muss allmählich, indem man mehr von Meditation versteht und möchte, wie die meisten von uns, den Weg von Bodhisattva gehen, dann man muss irgendwie passende Mittel finden, damit man in diese zeitlose Dimension lebt. Und das ist dann Zuversicht. So, wir reden immer über Shamatha, und indem ich angefangen habe, jetzt schon habe ich ein bisschen gesagt, dass es gibt so viele verschiedene Methoden von Shamatha, von Vipassana, von Meditation, erkläre ich am Anfang, was sehr wichtig ist, nach zu verstehen, nach der buddhistischen Lehre, wir sind an Leiden gebunden, indem wir an Nichtwissen gebunden sind. Wenn wir Nichtwissen wegschaffen, dann sind wir Buddhas. Indem wir noch Nichtwissen haben, dann wir sind eben nicht Buddhas. Und dass wir nicht Buddhas sind, das manifestiert sich dadurch, dass wir so mentale Quellen noch haben. Die körperliche Quellen, niemand kann verlassen, das ist unmöglich. Jeder, der geboren ist, wird krank und sterben. Aber die mentale Quellen sind vollkommen nutzlos, wenn wir. Und die buddhistische Lehre ist dafür, damit wir allmählich diese mentale Quellen beseitigen und in jeder Situation in Ruhe bleiben können. In Ruhe bleiben heißt, besonders wenn wir Bodhisattva-Weg lernen, heißt nicht, dass wir nicht aktiv sind. Wir müssen in der Aktivität Ruhe finden. Das ist der Bodhisattva-Weg. Deswegen der Bodhisattva lernt nicht nur, wie man Nirvana erreicht, aber lernt auch, wie man den anderen und sich selbst hilft auf gleicher Ebene. Man unterscheidet nicht sich selbst von den anderen. Wenn ich quäle von denselben Gründen wie die anderen quälen. Und diese Gründen sind eigentlich drei. Wir haben Gier, wir haben Zorn und wir haben Nichtwissen. Und alle Unreinheiten des Geistes sind mit diesen Komplexen, das sind eigentlich drei Komplexen in Abhidharma, verbunden. Jeder Komplex hat dann eigene Eigenschaften, die diese Natur von diesem Komplex von Gier, Zorn und Nichtwissen dann so schaffen, die dann Inhalt sind von diesen drei Quellen. Diese drei Quellen heißen drei Gifte. Wir sind vergiftet Und indem wir vergiftet sind, wir auch nehmen an sich selbst Gifte von den anderen. Das ist ja klar. Indem ich mich selbst als etwas Wirkliches betrachte, etwas, was in sich selbst existiert, dann betrachte ich die anderen als in sich selbst existierend und davon, so die buddhistische Lehre, kommt dieser Grund von Nichtwissen. Alles entsteht und vergeht nur durch Bedingungen. Wenn man die Bedingungen versteht, dann in sich selbst, dann versteht man auch in den anderen. Jetzt in der buddhistischen Lehre sehr wichtig zu verstehen, jede Tradition, jede buddhistische Tradition ohne Ausnahme erklärt, dass um die Lehre von Buddha zu verstehen und zu verwirklichen, wir müssen unbedingt verstehen drei Ebenen von Realität. Weltliche Ebene, diese weltliche Ebene heißt Samvritti. Samvritti wird auch sehr oft erklärt als etwas, was verhüllt die Wahrheit. Diese weltliche Realität ist das, was die Wahrheit eigentlich verhüllt, indem in diese Realität natürlich existiert das, was ich will, was ich nicht will, was ich mag, was ich nicht mag. Und alle diese Sachen sehen vollkommen real und realistisch und die Wesen sind motiviert durch diese Sache. Ja, wir reagieren nach weltlicher Realität, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, na, wie, was wir uns vorstellen als gut, was wir uns vorstellen als schlecht, was wir wollen, was wir nicht wollen, was ist Objekt von Zuneigung, was ist Objekt von Abneigung. Alle diese Sachen natürlich existieren. Niemand verneint diese Sachen, aber die existieren bloß in der weltlichen Realität. Frau, Mann, gute Frau, schlechte Frau, guter Mann, schlechter Mann und so weiter und so weiter. Alle diese Sachen existiert, die existieren. Der Buddhismus verneint nicht diese Sachen, aber die existieren nur in der weltlichen Realität. So Nagarjuna zum Beispiel spricht von vier Ebenen von Siddhanta. Siddhanta heißt Verwirklichung von Dharma. Vier Ebenen. Weltliche Ebene, Laukika. Dann persönliche Ebene. Jeder hat andere Zuneigung, andere Abneigung. Die muss man ins Spiel nehmen und richtig verstehen, wie sie dann objektivisiert werden und wie sie mit unseren Gewohnheiten verbunden sind, unser Hintergrund. Dann gibt es Siddhanta von, wenn wir zum Beispiel zu viel Gier haben, dann Gier kommt davon, dass wir schöne Objekte oder schönes Objekt kontemplieren. Dann, wenn wir Gier haben, dann müssen wir lernen, wenn dieses Gier für uns es unmöglich macht, zu konzentrieren, dann müssen wir über die nicht schönen Objekte meditieren. Nicht schöne Objekte, so wie Tod, so wie Vergänglichkeit. Alle diese Objekte sind sehr nützlich, damit wir Gier in uns vermindern. Weil es kommt davon, dass wir etwas, ein Objekt von Zuneigung, immer, immer im Geiste halten. Wenn wir zornig sind, es kommt davon, dass wir unablässig in Geiste ein Objekt von Abneigung behalten. Und der Geist gewöhnt sich daran und wird von dem Objekt sozusagen, in Sanskrit gibt es ein sehr schönes Wort, gefressen. Ja? Er ist durch diese Gewohnheit, der Geist wird vollkommen so in der Macht von dieser Abneigung oder Zuneigung, indem wir es immer kontemplieren. Und indem wir das machen, die Objekte von Zuneigung und Abneigung immer, immer im Geiste halten und immer darüber grübeln. Dadurch natürlich kommt dann die Manifestierung von diesen unheilsamen Tendenzen, von zu viel Gier und zu viel Abneigung, dann manifestiert sich als, wir haben letztes Mal erklärt, entweder Aufregung oder einfach Unfähigkeit, den Geist in Klarheit halten, also Lethargie, Schläfigkeit, Unklarheit über alle Objekte, die Objekte von unserer Aufmerksamkeit sind. Deswegen wir so leben, so wie in einem Traum. Die Dinge passieren, die Sachen kommen, aber wir wissen nicht wie, wir wissen nicht warum. Und das ist Verblendung. Indem alles, was in dem Geiste entsteht, es hat seinen Grund. Ohne Grund nichts kann entstehen. Wenn wir aufgeregt sind und wenn wir in Lethargie sind, wir können nicht die Gründe von unseren Gewohnheiten verstehen können. Das ist nicht möglich. Wenn wir sie verstehen, dann haben wir Klarheit. Und damit wir Klarheit gewinnen, letztes Mal haben wir erklärt, diese verschiedenen Stufen von Meditation, dann müssen wir verstehen, was Asanga nennt. Auf dem Buch von Asanga ist dann basiert die Erklärung von Meditation in Mahayana-Tradition, besonders auf Shamatha-Erklärung, Vipassana-Erklärung ist nicht mehr so viel benutzt in China und in Tibet, aber die Shamatha-Erklärung ist immer, immer gelehrt. Und das sind die 9 Stufen von Meditation, die 5 Hindernisse, die wir erklärt haben. Und diese sogenannte, es gibt viele, viele Aspekte, die Aspekte von Kraft, Aspekte von Aufmerksamkeit, die ich noch nicht erklärt habe. Das alles macht eine wunderbare Gesamtheit, die man studiert als in den Instituten von Buddhismus und auch in den Meditationszentrums in China und in Tibet. Vielleicht in April werde ich ergänzen, aber die sind verbunden, dann die Hindernisse, die wir verstehen müssen, die sind verbunden mit acht Prahana Samskara, acht Energien. Samskara wirken als Energie. Hier übersetzen. Oder Faktoren, acht Faktoren, die die Hindernisse beseitigen. Und wir haben sie schon erklärt. Jetzt, ich benutze diese andere Quelle, um es den Geist zu ein bisschen fresh machen. Der Geist soll es gut, es soll Gewohnheit sein, immer was lernen, damit der Geist noch immer frisch bleibt, auch in zunehmendem Alter. Wenn man nicht lernt, der Geist ist auch Energie und diese Energie wird, wenn es nicht aktivisiert wird, wird natürlich sich sehr rasch mindern. So, dann erste Hindernis nach der Lehre von Asanga, nach der Sanskrit-Tradition, das wir schon gelehrt haben, ist Kausidyam. Kausidyam kann man übersetzen aus Faulheit. Wir sind faul, indem wir nicht achtsam sind. In der buddhistischen Lehre, Faulheit heißt Mangel an Achtsamkeit. Das ist wunderbar. Im Leben wir auch degenerieren, indem wir Mangel an Achtsamkeit haben. Und wenn wir nicht Achtsamkeit haben, wir haben auch nicht Wissensklarheit. Und dann kein Wunder, dass wir immer unzufrieden sind. Ohne Wissensklarheit werden wir immer unzufrieden. So, dann. Erste Energie oder Geistesfaktor, dass diese Faulheit oder Lethargie so, sich wehrt gegen diese Faulheit oder Lethargie, das ist Shraddha, das ist. Wir haben erklärt, das ist die Vertrauen. In buddhistischer Lehre, Vertrauen ist schon Weisheit. Vertrauen heißt, dass man versteht, was man macht. Dann ist es Vertrauen. Wenn man nicht versteht, was man macht, das kann, ist nicht Vertrauen. Es ist nicht Glaube. In dem wahren Sinne. So, im buddhistischen Sinne, wenn man an etwas glaubt, dann heißt das, dass man es verstanden hat. Man hat Vertrauen, dass es so ist. Deswegen für die Buddhisten, die Lehre von Buddha ist das, was offensichtlich Inhalt von unserer Erfahrung ist. Und dass man, jeder von uns muss überprüfen, dass es wirklich so ist. In unserer Erfahrung gibt es kein wahre Ich, das steht. Unsere sogenannte Ich ändert sich je nach den Bedingungen und Ursachen. So, Objekt der buddhistische Glaube ist die fünf Aggregate in Vergangenheit, die fünf Aggregate jetzt und fünf Aggregate in Zukunft und die Kausalität zwischen Vergangenheit, Zukunft und jetzt. So, wenn wir Glaube haben, dann kommt Chanda. Wir haben auch schon erklärt, ich wiederhole, das ist zweite Prahana-Samskara, zweite Energie, die Nichtwissen beseitigt. Chanda heißt Wunsch. In diesem Kontext Enthusiasmus. Wenn man Glaube hat, in diesem Sinne, wie ich erklärt habe, man wird enthusiastisch. Man wird enthusiastisch, das, was man macht, im Sinne von Beseitigung von Nichtwissen, man wird sich Mühe geben. Beseitigung von Nichtwissen wird für uns das Wichtigste. Nur das, was wichtig ist, wird Objekt von Enthusiasmus. Was nicht wichtig ist, wird nicht Objekt von Enthusiasmus. Und wenn man Enthusiasmus hat, wird man üben, Vyayama. Wird man üben auf Grundlage von dem, was man verstanden hat. Lernen von Buddhismus ist Lernen von Weisheit. Wir sind an Leiden gebunden, indem wir Nichtwissen besitzen. Wenn wir Wissen besitzen, sind wir eben nicht an Leiden gebunden. So einfach ist es. Und wie kommen wir zu Wissen? Wir kommen zu Wissen in drei Sorten von Studium, die sich gegenseitig ergänzen. Erst Shrutamaya Pragya. Wir brauchen Weisheit von Hören. Heutzutage wir meisten lesen, wir hören nicht mehr. In der Zeit von Buddha, die Informationen kamen von Hören. Man hat zugehört, was der Lehrer sagt. Und man hatte auch Respekt für den Lehrer. Heutzutage diese Sachen sind nicht mehr so klar, indem wir haben Überfluss von Informationen, aber nicht von Hören, sondern von Quellen, die wir nicht vertrauen auch. Aber in den in den Ländern, wo diese geistliche Wissenschaften noch sehr, sehr wichtig sind in der Gesellschaft. Der Lehrer ist immer Zentrum von Erziehung und wird immer respektiert als der Vermittler von der Wahrheit. So, dann wenn wir Wissen, Unwissen beseitigen möchten, wir müssen viel hören, Bahushrutata, besonders Bodhisattva-Weg. Wir wollen nicht nur uns selbst zu nützen sein, wir wollen auch allen anderen Wesen zu nützen sein und die anderen Wesen sind für uns die sozusagen Kriterien, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wenn wir Bodhisattva-Weg anschlagen möchten. So, wenn wir diese drei haben, wir haben Vertrauen, wir haben Enthusiasmus, wir haben Praxis, dann wir erleben Leichtigkeit und Klarheit und Entspannung. Das heißt Prashrabdi. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir erleben etwas von der Leichtigkeit, Ruhe, Entspannung, was eigentlich denjenigen gehören, die Dharma verwirklicht haben. So, wir sind schon ein Teil davon. Dann, was wird Resultat von diesen vier Faktoren, vier Energien? Wir haben schon gehört, wir vergessen nicht was wir gehört haben, indem wir darüber kontemplieren. Denken Sie danach, wie viel Zeit wir grübeln über Dharma, kontemplieren über Dharma, wie viel Zeit wir denken an andere Sachen. Dann wir brauchen Weisheit. Zweiter Aspekt von Weisheit ist Weisheit von Kontemplation. Wir kontemplieren über das, was wir gehört haben. Und indem wir kontemplieren, auf was wir gehört haben, wir vergessen nicht die Instruktionen, die wir bekommen haben, die wir gehört haben. Und wir üben Achtsamkeit. Wenn wir etwas von Leichtigkeit, Entspannung, Ruhe erlebt haben, wir wollen mit Achtsamkeit leben. Wir wollen nicht die Achtsamkeit verlieren. Und wenn wir die Achtsamkeit verlieren, wir merken uns das und wir verstehen, wenn ich die Achtsamkeit verliere, ich verliere Weisheit. Die Weisheit, wie ich mir selbst helfe und auch wie ich den anderen helfen kann. Wenn ich Achtsamkeit verliere, verliere ich die Fähigkeit. So, ich vergesse nicht, was ich gehört habe, ich kontempliere darüber und die Achtsamkeit wird ein Teil von mir. Und ich merke mir immer, wenn ich rede, wenn ich denke, wenn ich was mache, es ist ganz anderes, wenn Achtsamkeit da ist, und es ist ganz anderes, die Taten werden andere, Rede wird andere, Denken wird andere, wenn es mit Achtsamkeit gemacht wird. Ich muss mir das immer merken und klar verstehen. Achtsamkeit, das Wesen von Achtsamkeit wird erklärt als die vier Grundlagen von Achtsamkeit. Ich verstehe, was ich mit dem Körper mache, was die anderen mit dem Körper machen. Ich verstehe, was wie die Gefühle entstehen, wie sie vergehen und was, wie sie an Objekt gebunden sind. Ohne Objekt kein Empfang von dem Objekt. Um dass ich was fühle, brauche ich Aufmerksamkeit auf das Objekt. Muss ich das Objekt im Geiste empfangen, dann kann ich spüren, dann kann ich fühlen, dann kann ich Emotionen haben. Wenn diese Bedingungen nicht da sind, was kann ich fühlen? Das Objekt ist im Innen, ist im Außen, ist mit Lebensfähigkeit verbunden oder ohne Lebensfähigkeit. Und so weiter und so weiter. Verschiedene Objekte, verschiedene Gefühle. Es ist mit einem feinen Geist verbunden, ist mit groben Geist verbunden. Alles das muss ich mir merken. Wenn ich was mit dem Körper mache, wenn ich rede, wenn ich denke, muss ich mir das merken. Das heißt Anupassana. Nicht gleich beurteilen, sondern mir merken. Anupassana ist auch ein Synonym, so wie Wissensklarheit, so wie Vipassana, Synonym im Buddhismus von Weisheit. Wenn ich Achtsamkeit habe, Achtsamkeit ist Weisheit auch. Wenn ich Achtsamkeit habe, ich mache Anupassana. Anu, dieser Präfix in Sanskrit heißt nahe. Passana heißt sehen. Ich sehe aus der Nähe, indem ich nicht mich gleich mit meinen Urteilen identifiziere. Ich beobachte. Das ist Anupassana. Das ist Weisheit. Wenn ich mich gleich mit meinen Urteilen identifiziere, ich mache nicht Anupassana, weil ich bin nicht tief in Energie von Achtsamkeit verankert. Diese Energie kontrolliert nicht mein Geist. So, ich kann wild laufen, ohne mir das zu merken. Wenn ich wild laufe, ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir das merke. Aber wenn ich wild laufe und mir das nicht merke und warum ich das mache, leiden. So, wenn ich Achtsamkeit habe, das heißt nicht, dass ich fern von dem Prozess von Urteil und von Entscheiden entfernt bin. Nein. Ich kann noch entscheiden, ich kann noch beurteilen, aber ich beobachte das und identifiziere ich mich nicht damit. Das alles entsteht durch Bedingungen, durch Gründe, wenn die Bedingungen sich ändern. Alles wird sich auch ändern. Das alles bin ich nicht, das alles gehört mir nicht. Das ist Achtsamkeit. Wenn ich diese Achtsamkeit habe, was passiert? Meine Aufmerksamkeit wird stabil. Der Unterschied zwischen Tieren, Menschen und Vögeln, Insekten und so, die Menschen haben Fähigkeit von stabiler Aufmerksamkeit. Und diese stabile Aufmerksamkeit kommt durch die Gewohnheit von Sati, von Achtsamkeit, die dann mit Fähigkeit zu glauben, Enthusiasmus zu haben und zu üben für Wohl von mir selbst und Wohl von den anderen. Und dann Leichtigkeit, Klarheit, Entspannung zu erfahren, die mir zeigen, dass ich fähig bin von Achtsamkeit. Wenn ich Achtsamkeit habe, ich kann mich entspannen. Wenn ich nicht Achtsamkeit habe, wie werde ich mich entspannen? Wenn ich Achtsamkeit habe, kann ich stabile Aufmerksamkeit haben und dann ich vergesse nicht das Objekt von meiner Aufmerksamkeit und er bleibt im Gedächtnis, solange ich ihn brauche. So, deswegen Achtsamkeit ist die Grundlage für Shamatha, Grundlage für Vipassana, Grundlage für Konzentration, Grundlage für Weisheit und Grundlage für Zusammenschmelzen von Konzentration und Weisheit. Dann durch Achtsamkeit kommt Wissensklarheit. Dritte. Kraft, das Unwissen beseitigt. Erst haben wir die vier Kräfte erklärt. Entschuldigung, ich habe sie zusammengefasst, weil die beseitigen Faulheit, Vertrauen, Enthusiasmus, Übung, Leichtigkeit und Entspannung. Das sind die vier Kräfte. Fünfte ist dann Achtsamkeit. Sechste, Wissensklarheit. Wissensklarheit beseitigt auf Grundlage von Achtsamkeit die Hindernisse, das durch die drei Gifte bedingt sind, durch Gier, Zorn und Nichtwissen. Wissensklarheit ist die Fähigkeit, Geist im Sinne von Weisheit zusammensetzen. Den Inhalt des Geistes im Sinne von Weisheit zusammensetzen. dass die positiven Faktoren des Geistes zusammen bleiben. So, ich beseitige die Tendenzen des Geistes, die mich zu dem Zustand von Nichtwissen führen. Und das sind, wir haben erklärt, zwei Tendenzen: Tendenz zu Aufgeregtheit und Tendenz zu Lethargie. Tendenz zu Aufgeregtheit nach der Verständnis in der Sanskrit-Tradition, in chinesische, in tibetanische Tradition, ist auch mein Gier. Mein Gier ist auch Tendenz des Geistes zu Aufregung. In Sanskrit heißt das Audatyam. Audatyam heißt nach oben, der Geist geht nach oben. Wenn er geht nach oben, Aufregung. Wenn er geht nach unten, wenn er sinkt, Schläfrigkeit, Lethargie, Faulheit. Ich will Ruhe erreichen. Ich muss diese Tendenzen des Geistes überwinden. Aber ich kann sie nur überwinden, wenn ich habe Vertrauen, wenn ich habe Enthusiasmus, wenn ich geübt habe und wenn ich etwas von Entspannung, Ruhe, Klarheit erfahren habe. Das führt mir zu Achtsamkeit. Durch Achtsamkeit, Wissensklarheit. Durch Wissensklarheit, ich beseitige diese zwei Tendenzen des Geistes. Zorn oder Ablegung, mit Kraftablegung, die in der buddhistischen Psychologie mit Depression, mit Sorgen, mit Angst verbunden ist. Das ist auch Aufregung, nichts anderes. Wenn ich Zweifel habe an dem, was ich mache, das ist auch Aufregung. Ich denke zu viel, unnötig denke ich. Wie viel von unserem Denken ist unnötig? Bitte, bitte machen Sie Kalkulation. Wenn wir Achtsamkeit und Wissensklarheit haben, dann können wir vermindern diese große Last von unnützlichem Denken. Sonst sehr schwer. Die meisten von uns verbringen das Leben in unnützlichem Denken. Dann kein Wunder, dass wir so viele Sorgen und so viele Ängste und Depressionen in unserer Gesellschaft finden können. Unnützliches Denken. Wie wird das beseitigt? Achtsamkeit, Wissensklarheit. Dann Aufregung, Reue ist natürlich auch Zustand von Aufregung. Zweifel auch Zustand von Aufregung. Und natürlich Schläfrigkeit, Lethargie ist Senken des Geistes. Andere sind alles. Der Geist geht nach oben und wird in der Luft spazieren. Haben Sie erlebt, wie der Geist in der Luft spaziert? Muss man sich merken? Das ist Aufregung. Und wenn nicht in der Luft spaziert, dann er sinkt. Dann trinken wir Kaffee, nehmen wir Dusche, aber das ist nur sehr, sehr oberflächliche Lösung. Beste Lösung, Achtsamkeit, Wissensklarheit. So, dann wir haben acht wir haben nur sechs gelehrt, sechs Prahana-Samskaras, sechs Faktoren oder Kräften, die Unwissen beseitigen. Glaube, Enthusiasmus, Praxis, Klarheit, Entspannung. Sati, Achtsamkeit, Wissensklarheit, Weisheit. Dann bleiben noch zwei und die heißen dann Wille, wie man Tendenz des Geistes zu senken beseitigt, indem man Wille übt. Aber Wille kommt nie allein, es kommt durch Anstrengung, es kommt durch klare Unterscheidung, es kommt durch Freude, es ist Enthusiasmus auch. Alle diese Faktoren spielen Rolle, damit ich Wille anwende, um den Geist nicht zu senken lassen. Dann, wie lasse ich nicht zu, dass der Geist senkt? Ich finde in meinem Geist Licht. Lichtwahrnehmung ist das Gegenteil von Senken des Geistes. Aber ich muss mich bemühen, ich muss Wille anwenden, dass dieser Zustand von Trägheit, wenn ich meditiere natürlich, wenn ich nicht meditiere und bin müde, gehe ich schlafen, das ist Kunst des Lebens. Wenn ich müde bin, aber wirklich müde, schlafe ich. Wenn ich meditiere, dann gebe ich mir Mühe zu meditieren. Wenn ich was lese, gebe ich mir Mühe zu lesen. Wenn ich was mache, gebe ich mir Mühe, das mit Klarheit, Einspitzigkeit des Geistes und Entspannung mache. Das ist Zen. Das lernt man in den Zen-Klostern. Alles, was man macht, mit Glaube, mit Enthusiasmus, mit viel, viel Üben und mit Entspannung gleichzeitig. Und natürlich dann kommt diese Gewohnheit von Achtsamkeit und Wissensklarheit, das nicht zulässt, dass negative Faktoren bleiben. Wenn aber müde, ich zu müde bin, dann natürlich schlafe ich. Das ist kein Problem. Aber wenn ich meditiere und mache, anwende Wille, dass ich in diesem Zustand von Meditation ist Zustand von Achtsamkeit, Wissensklarheit und Entspannung, dass ich bleibe in diesem Zustand. Muss ich Wille anwenden? Nicht meinen Geist senken lassen. Licht des Geistes muss ich finden. Licht des Geistes ist Licht der Weisheit. Wenn ich mit diesem Licht, nicht mit diesem Licht verbunden bin, dann kann ich mir helfen. Ich nehme ein glänzendes Objekt, die Sonne, den Mond, die Lampe, und versuche, mich an Licht zu orientieren, damit der Geist in Klarheit bleibt. Aber das beste Licht ist Licht der Weisheit, denn muss ich finden und muss ich mir Mühe geben. So, also wenn der Geist hat Tendenz zu senken, Trägheit, Schläfigkeit, und ich will meditieren, ich will Sachen machen, und dann Wille. Wenn der Geist hat Tendenz zu Aufregung, zu viel Gier, zu viel Zorn, zu viel Zweifel, zu viel Reue, zu viel Aufgeregtheit, was mache ich? Upeksha. Loslassen. So, das ist Meditation. Entweder loslassen oder Wille anwenden. Aber damit man es effektiv macht, muss man Glaube haben, Enthusiasmus haben, Praxis haben, Achtsamkeit haben, Wissensklarheit haben. Dann wird es erfolgreich. Dann die Wille und loslassen wird erfolgreich. Was passiert? Wir haben schon gelernt in den 9 Stufen von Shamatha. Was passiert ist, dass der Geist wird balanciert. Wenn der Geist balanciert ist, er ist ruhig. Wenn er ruhig ist, er lernt dann nicht zu viel auf Säge drücken, aber auch nicht zu wenig. Dann kann man sehr fast ohne Mühe sägen. Genauso macht man mit dem Geist. Wenn man zu viel drückt, Tendenz zur Aufregung. Wenn man zu wenig, Tendenz zu senken. Wenn man richtig sägt, dann nicht Tendenz zu senken, nicht Tendenz zu Aufregung. Dann kann man alles, was man macht, das ist Zen, alles, was man macht, kann man sehr, sehr geschickt machen. Man redet geschickt, man denkt geschickt, man bewegt den Körper geschickt. So wird man ein Yogi. Wunderbare Sache, aber das lernt man nicht von heute nach morgen. Das lernt man, wenn man sich Mühe gibt, wenn man richtig Wille und aufgeben, loslassen anwendet, wenn man nicht zu viel Anstrengung macht, nicht zu wenig Anstrengung. Das ist Weisheit. Wenn wir nicht diese Weisheit haben, entweder zu viel Anstrengung oder zu wenig Anstrengung, zu viel Anstrengung, Aufgeregtheit, zu wenig Anstrengung, Geist senkt, Trägheit, Schläfigkeit, Lethargie. Und das ist Samsara des Geistes. Es gibt keine andere Samsara. Samsara ist der Zustand des Geistes. Wenn diese negative Faktoren des Geistes sich mindern, dann lebt man ein besseres Leben. Wir meditieren, damit wir ein besseres Leben leben. Man braucht nicht unbedingt irgendwelche Mystizismus. Man braucht Klarheit, damit man besser lebt. So, am Anfang habe ich erklärt jetzt, dass jetzt müssen wir langsam diesen Vortrag zu Ende bringen, damit wir Zeit für Fragen und Antworten haben. Ich habe angefangen damit, dass es gibt zwei Ebenen der Realität, die man verstehen, unbedingt verstehen muss, damit man die Lehre von Buddha versteht. Und Nagarjuna erklärt, es gibt vier Siddhantas, es gibt vier Weisen zu meditieren. Entweder weltliche Meditation, indem man lernt, die weltlichen Sachen richtig zu machen. Man, der Bodhisattva, lernt dann Medizin, lernt Künste, lernt die Sprachen, lernt Logik, lernt Philosophie. Wenn man nur ein Arahat sein möchte, braucht man nicht diese Sachen. Man lernt die weltlichen Sachen, die nützlich sind für die Wesen. Lernt gut. Das ist weltliche Siddhanta. Dann persönliche Siddhanta. Wenn man zu viel Gier hat, man übt mit einem unschönen Objekt, wenn man zu viel Ärger hat, zu viel Zorn hat, man übt mit einem schönen Objekt, Metta oder Lotus oder Bodhisattva oder Buddha. Wenn man zu viel Verblendung hat, man meditiert über bedingte Entstehung, alles sind nur Ursachen und Bedingungen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht. Wenn man zu viel, besonders Problem für diejenigen, die meditieren, aber noch nicht genug und nicht reif sind, Stolz. Man denkt, man besonders in unserem Kulturkreis, diejenigen, die meditieren, denken, dass sie was Besonderes sind. Besonders wenn sie ein bisschen Samadhi haben und in irgendwelche bessere Zustände bleiben können. Ich bin was Besonderes. Wie beseitigt man Stolz? Man meditiert über sechs Elemente. Alles, was es gibt, sind nur sechs Elemente. Kein von diesen Elementen kann Objekt von Stolz sein. Was sind die sechs Elemente? Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum und Geistelement. Wenn man im Buddhismus von Element spricht, spricht man von Ichlosigkeit. Wo man Elemente sieht, sieht man kein Ich. Wenn man nicht Elemente sieht, sieht man immer Ich. Und wenn man Ich sieht, braucht man die vier Grundlagen von Achtsamkeit. Achtsamkeit gegenüber Körper, was die Grundlage für Identifikation ist. Achtsamkeit über Gefühle, was der Körper genießen möchte, sind die Gefühle was anderes und der Geist. Dann, man meditiert über Element von Geist, dieser Geist ist die Grundlage für Vorstellung von Ich. Und dann über die Elemente, die der Geist sieht, die Geistesobjekte, das sind die Grundlage für unsere Beurteilung, was gut ist, was schlecht ist. Was ich will, was ich nicht will. Alle diese Sachen haben keine Essenz in sich selbst. Das alles bin ich nicht, das alles gehört mir nicht. Das ist alles bedingt. Was bedingt ist, kann nichts eine Substanz besitzen, unmöglich. Dann wenn man zu viele Gedanken hat, und das ist das Hindernis, das am schwersten zu überwinden ist, unnützliche Gedanken, man meditiert über Atmen. Jetzt, wir haben Meditationen, die mit weltlicher Realität verbunden sind und nicht weltliche Realität transzendieren können. Das sind die Versenkungen mit Objekt, ja. Die sind sehr nützlich, aber die können nicht die weltliche Realität transzendieren. Unmöglich. Solange man an ein Objekt, der Geist an ein Objekt verbunden ist, dass man wahrnimmt als etwas, was wirklich da ist, was in sich selbst existiert, kann man nicht die weltliche Realität überwinden. So die buddhistische Lehre. So in den die Dhyanas mit weltlichen Objekten, die sind sehr, sehr nützlich, um Konzentration, Einspitzigkeit des Geistes zu entwickeln, aber solange sie sind an Objekt, bestimmtes Objekt gebunden, sie können nicht weltliche Realität überwinden. Nicht möglich. Dann gibt es Meditation, die auch an mit weltlicher Realität zu tun haben, aber auch man kann sie benutzen, um die weltliche Realität zu transzendieren, so wie die Meditation über Atmen. Die Meditation über Atmen kann man benutzen, damit man die Jhanas erreicht, aber auch auf Grundlage von Dhyanas, man kann meditieren über die Elemente, ihre Vergänglichkeit. Und durch Vergänglichkeit, man lässt los. Viraga, man wird nicht mehr gebunden. Wenn man nicht mehr gebunden wird, dann diese Realität verliert Substanz. Substanz. Substanz. Zustand von Substanz. Substanz. Substanz. Ja, Substanz. Gibt es eine abstrakte Nomen für Substantialität? Ja, Substanz verliert die Substantialität. Zustand von Substanz. Und dann geht man in Zustand von Transzendierung der weltlichen Realität. Diese Transzendierung, solange man im dualen Sinne denkt, ist dann Nirvana als etwas, was Gegenteil von Samsara ist. Aber wenn man nicht dualistisch denkt, also wenn man diesen Bodhisattva-Weg anschlagen möchte, dann heißt es Leerheit oder Soheit oder Phänomen von Dharma, Dharmadhatu oder Dharmata, wie Soheit von Phänomenen oder wahre Natur der Phänomene. Und so weiter, viele, viele Namen. Diese wahre Natur der Phänomene ist, so die Lehre von Mahayana, ist die wahre Natur des Geistes. Aber für uns, solange wir nicht Buddha sind, ist diese wahre Natur des Geistes bedeckt, verhüllt. Wenn wir meditieren, dann diese Verhüllung der wahren Natur vermindert sich. Und das ist die Frage. War. Das ist die Freiheit. In diesem Sinne, wir gewinnen Freiheit, indem wir diese Verhehlung von wahrer Natur des Geistes vermindern. In diese wahre Natur des Geistes, so die Mahayana-Lehre, sind alle Wesen mit Buddhas gleich. Es gibt keinen Unterschied. Aber in den Wesen, so wie wir, diese wahre Natur ist verhüllt im Zustand von Buddha. Das heißt, ist mit Hindernissen. Im Zustand von Buddha ist ohne Hindernisse. Der Buddha ist einer, in dem die wahre Natur der Dinge erfahren wird, ohne Hindernisse. Und das ist dann nicht dualistische Meditation. Wenn Sie später sich mit Mahayana-Schriften beschäftigen, diese nicht-dualistische Meditation, so nach Asanga, so wird in Tibet erklärt, in China erklärt, hat 9 Aspekte. Erst, man übte Shamatha in dem Sinne von Swabhava, von der natürlichen Natur von Samatha. Natürliche Natur von Samatha, egal was für Buddhismus oder was für Yoga man übt, ist, dass man den Geist auf das Objekt gleichmäßig mit Konzentration anwenden kann. Das ist sozusagen Selbstnatur, Selbstdefinition von Shamatha. So gewinnt man Ruhe. In Patanjali Yoga Sutra wird das definiert als Yoga. Der Geist wird ohne Schwankungen. Das ist die Selbstnatur von Shamatha. Dann, wenn man Bodhisattva wegübt, dann diese Selbstnatur der Shamatha muss man lernen anzuwenden an alle Objekte. Sarvadharma Samadhi. An alle Objekte anwendet man diese Fähigkeit von dem Geist, gleichmäßig sich an Objekte, gleichmäßig an Objekte angewendet werden. Dann gibt es Aspekt für Bodhisattva von Samadhi, von wie sagt man? Satpurusha. Satpurusha heißt von einem Gentleman. Samadhi von Gentleman. Was heißt Samadhi von Gentleman? Liebe. Mitgefühl, Freude und Loslassen. Wenn man die hat, wird man ein Gentleman, ein Adlermann, Mensch, egal ob er ein Heiliger ist oder ein einfacher Putujana, das heißt einfacher Mensch, der noch glaubt, dass er wirklich existiert in Substanz. Dass er denkt, deswegen er ist. Nicht, dass er Denken einfach ein Prozess ist. So, wenn er diese Qualitäten hat, er ist ein Adlermann. Er kann in auf Adlerweise Taten machen, gute Taten machen. Ohne Liebe, Mitgefühl, Freude und Loslassen kann man nicht effektiv gute Taten machen. Das ist Samadhi von Satpurusha, von guten Mensch. Das ist sozusagen das, was sollte eigentlich, aber es ist leider nicht immer der Fall, die Menschen von anderen Tieren unterscheiden, weil wir sollten Taten machen durch Tugend, nicht nur einfach durch Instinkten. Und die Grundlage für Tugend sind diese Qualitäten: Liebe, Mitgefühl, Freude und Loslassen. Dann, es gibt andere Aspekte. Der Bodhisattva lernt Samadhi, indem er meditiert über wahre Natur des Geistes. Er lernt Samadhi, die nicht in anderen, in Schriften sogar erwähnt sind. Alles allmählich wird ein Objekt von Samadhi. So kann er von Nutzen für alle Wesen sein. Alles, was er macht, wird Objekt von Samadhi. Dann er macht es sehr auf sehr gute Weise. Nicht, dass er ein Experte ist, nicht unbedingt, aber er macht es mit einem Geist, das immer Gleichgewicht aufrecht hält. Nicht nur die spirituelle Weg, sondern auch weltliche Weg immer mit Gleichgewicht. Dann er lernt auch Meisterschaft von allem weltlichen Samadhis. Er geht hinein und geht raus, ohne anzuhaften, indem er versteht, dass es alles nur Bedingungen sind. Diese Bedingungen er selbst bestimmt, deswegen er lernt auch selbst zu bestimmen, zu welcher Gelegenheit er soll welches Gefühl anwenden. Und er wird Meister von den Gefühlen. Welche Empfindung passt zu welcher Situation? Das alles ist Training in Shamatha. Und alle noch viele andere Aspekte. Sie können lesen in Asanga Yogacara Bhumishastra, aber auch in Kamala Shila Bhavana Krama und so weiter. Das wird studiert, diese verschiedenen Aspekte von der Lehre von Bodhisattva. Man wird nie Langeweile erfahren können, wenn man den Bodhisattva-Weg richtig studiert. Also viel Spaß. Und jetzt habe ich eineinhalb Stunde gesprochen. Oder paar Minuten weniger, paar Minuten mehr, das spielt schon keine Rolle. Und jetzt haben wir noch so halbe Stunde oder ein bisschen mehr für eine Diskussion. Und dann, indem ich weg bin, dann wir treffen uns, ich bespreche mit Carmen, wir treffen uns irgendwann in der zweiten Hälfte von April, ja? Und wieder erst auf Schirm und dann machen wir vielleicht etwas hier, aber solange die Meditationshalle nicht fertig ist, wir können nur für Maximum vielleicht 12, 13, 14, dann werden wir schon fast wie Sardinen. Aber wir bemühen uns, dass wir diese Meditationshalle fertig machen, sobald wie möglich. Und dann können wir, ich werde lehren, Dolpo Rinpoche wird lehren und wir können auch andere Lehrer einladen. Und ich hoffe, dass diese Bedingungen hier gut sind, damit wir ein bewusstes Leben vermitteln können. Okay, dann reden wir. Gibt es irgendwelche etwas, was wir, wer will anfangen mit Fragen? Schon eine Frage war da. Wer war das? Ja, bitte. Wer meldet sich jetzt? Ellen, Und Lars sehe ich auch. Alter Freund Lars meldet sich. Dann erst Ellen, zweite auf der Reihe ist Lars. Bitte, Ellen. Danke. Danke, lieber Bante, für die Einblicke in Leerheit. Ich praktiziere Theravada Suttanta bisher. Die Frage ist, du sagtest, Ursache und Wirkung sind zeitgleich. Aber wie geschieht dann Samatha Bhavana? Das ist doch zum Werden bringen nacheinander. Könntest du bitte dazu etwas genauer erklären? Das ist sehr leicht zu erklären, aber nicht so leicht zu verstehen. In der Mahayana-Lehre, in dem es gibt nur eine Realität, die Leerheit heißt, diese Zeit ist auch nicht etwas, was wirklich existiert. Es existiert nur in der weltlichen Realität, in der höchsten Realität, Zeit. Lesen Sie bitte Nagarjuna ein bisschen. Genau, logisch erklärt, ähnlich wie Parmenides, dass die Bewegung ist nicht wirklich. Es logisch kann auch nicht wirklich sein, weil was passiert, passiert in Zustand von einer Zeitspanne. Und diese Zeitspanne kann nur existieren in Bezug zu Vergangenheit und zu Zukunft. Und diese Vergangenheit und Zukunft sind noch nicht entstanden oder sind schon vorbei. Das, was jetzt wirklich existiert, existiert in dieser Spanne. Das so wie ein Pfeil. Er fliegt, aber nicht wirklich fliegt. Er bleibt stehen von der, wenn man logisch analysiert, die Bewegung. Das ist genau, was Nagarjuna macht. Vergangenheit ist schon vergangen, Zukunft ist noch nicht gekommen. Und was wir auch wenn wir nach über Vergangenheit grübeln, wir erfahren nur jetzt. Wenn wir Zukunft, wir erfahren auch nur jetzt. Und jetzt existiert nur in Bezug zu Vergangenheit und zu Zukunft, die nicht wahr sind. Dann wie kann jetzt auch wahr sein? In der nicht-dualistische Lehre, eben die höchste Realität, Samsara genauso wie Nirvana, ist das, was man nicht fassen kann, nicht erreichen kann. Diese Unerreichbarkeit der Realität ist die höchste Wahrheit. Das lernt man in der Mahayana Philosophie. Das heißt nicht, dass diese alles, was wir erleben, sind Prozesse, genauso wie erklärt in Theravada, genauso wie erklärt in Abhidharma Kosha, diese Prozesse, aber bleiben immer und nur. Sie werden erklärt Und wie erfahren Sie je nach der Erklärung? Wenn wir lernen, so wie ich gelernt habe, Theravada-Meditation, wir lernen zu sehen die Geistesprozesse in 16 Momenten. Wenn Sie lernen in wie Abhidharma Kosha Sarvastivada, dann jeder Moment ist eigentlich alles, was wir erleben, Moment nach Moment. Ja. In Yogacara wieder ist anderes, 5 Stufen von den Prozessen werden erklärt. Ja. Und man sieht wirklich, je nachdem, wie man das in der Geiste entschieden hat. So sieht man danach. Das heißt, dass was der Buddha lehrt, sind nur Methoden. Und was wir erleben je nach der Methode, die wir anwenden. Aber die wahre Realität, die substanzlos ist, wir können nicht erreichen, wirklich erreichen. Eben weil es substanzlos ist. Was wir erreichen, sind unsere Konzepte von der Realität, aber nicht die Realität selbst. Die Realität selbst ist eben, indem es nicht, man kann nicht erreichen, ist eben, wird genannt als Leerheit. Und Leerheit ist die wahre Eigenschaft der Dinge, der allen Dinge. Ohne Unterscheidung. Alle Dinge, alle Phänomene haben nur eine Realität, keine andere. Und die heißt Leerheit. Leerheit ist Soheit und Soheit ist der Buddha. Das ist der wahre Buddha, ist Soheit. Das ist Dharma. Bitte studieren Sie ein bisschen Nagarjuna. Aber das heißt nicht, dass diese Theravada-Methode ist nicht wunderbar. Ich habe selbst gelernt, das hilft, aber das ist nur Methode. Und wir erfahren je nach der Erklärung der Lehrer. Und der Lehrer kann auf vielen verschiedenen Weisen erklären. Alle sind nur nützlich, aber nicht absolute Wahrheit. Jetzt kommt unser Freund Lars, bitte, bitte. Ja, hallo. Ich danke Ihnen für eine sehr schöne Unterrichtung. Ich habe eigentlich vielleicht 3 Fragen, aber ich will anfangen mit dem ersten. Das war über die Meditation, um die Stolzheit zu beseitigen. Können Sie bitte noch Stolz. ein bisschen Ja, darüber? das ist Meditation in der Lehre von Asanga. Es gibt viele, viele Objekte der Meditation, aber sozusagen die Meditation, die unsere Tendenzen und die Tendenzen dann kontrollieren, unsere Vernehmen, unsere Conduct, Behavior. Das sind die 5 Tendenzen, die ich erwähnt habe, die uns unglücklich machen. Tendenz zu Gier. Diese Tendenz zu Gier ist, indem wir immer etwas, was wir möchten, was wir mögen, was wir besitzen möchten, im Geiste betrachten und darüber nachdenken. Davon kommt Gier. Wir wollen ein neues Wagen. Immer denken wir, das ist neues Wagen, neues Wagen. Das ist, was ich brauche. Und dann Gier. Nachbar hat neues Wagen. Ich muss auch haben. Und wir denken darüber. Und das dann kontrolliert immer mehr unsere Denkweise. Dann wie? Was macht man? Man denkt über was Unschönes. Zweite, Jetzt sehe ich nicht Lars, sehe ich jemanden anderen, bitte. Aber macht nichts. Ja. Sie kommen später, ja? Bin hier. So, dann, wenn ich Ärger habe, wenn ich zornig bin, ich muss meditieren auf was Schönes. So, das schönste Objekt, das wir haben, ist Liebe natürlich. Im Sinne von Metta, Freundschaft oder schöne Symbolen, die schöne Bilder im Geiste, damit wir von diese Zorn vermindern. Dann, wenn wir zu viel denken und wir alle haben Tendenz dazu, zu unnützlicher Denken, Atmen Meditation, Anapana. Dann, wenn wir Verblendung durch Verblendung immer denken, ich, du und so weiter, er, sie, dann bedingte Entstehung. Das wird Objekt von Konzentration. Und wenn ich zu viel Stolz habe, ich bin was höher als die anderen, oder sogar niedriger als die anderen. Ich bin dies und jenes und richte mich danach. Dann meditiere ich, dass die Wesen sind nur Zusammensetzung von sechs Elementen. Ja? Die vier Mahabhutas, Erde, Wasser, Feuer, Wind, die kann ich wahrnehmen, in dem Raum da ist. Wenn kein Raum, dann keine dieser Elemente ich erfahren kann. Alles, was Form hat, das ist bestimmt durch vier Elemente und das erfahre ich im Raum. Ohne Raum, keine Erde, kein Feuer, kein Wasser, kein Wind. Und Element von Geist. Ich habe erklärt im Buddhismus, die Selbstlosigkeit ist die Lehre von Elementen. Die Elemente, wenn ich das Objekt in Elemente versetze, dann kein Ich, kein Substanz. Der Geist, Inhalt des Geistes sind die Geistesfaktoren. Ohne Geistesfaktoren kein Geist mit Inhalt. Ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Wahrnehmung, Empfindung, ich brauche Wille. Dann der Geist entsteht, wenn nicht diese Sachen da sind. Was für Geist kann entstehen? Kein Geist. Also Geist genauso wie Erde und so weiter ist nur ein Element. Es hat kein Ich und es gehört keinem Ich. Es ist nicht das Cogito ergo sum, ich denke, deswegen es gibt Denkenprozess. Das ist Buddhismus. Denkenprozess ist da, aber nur in weltlicher Realität. Weil Denkenprozess ist an Zeit gebunden und Zeit ist relativ. Und was relativ ist, hat keine Substanz. Darf ich eine kurze Folgefrage stellen? Ja? Also, dies hört so wie eine analytische Meditation aus. Ist das richtig? Ja, analytische Meditation und Konzentration muss zusammenkommen. Wenn sie nicht zusammen sind, wir werden nie Befreiung von Leiden erfahren können. Und wie ich analytisch, deswegen, wir sind an Leiden gebunden, indem wir an Nichtwissen gebunden sind. Deswegen müssen wir viel hören, viel nachdenken an das, was wir gehört haben und danach darüber meditieren, damit wir effektiv meditieren, wir brauchen erst Konzentration. Ohne Konzentration, wir können nicht unsere Aufmerksamkeit kontrollieren. Wenn wir nicht Aufmerksamkeit kontrollieren, wie können wir meditieren? Dankeschön. Jetzt gibt es keinen Namen, aber die Dame, bitte, bitte, ich weiß nicht, wie Sie heißen, Sie haben Phone und so weiter, aber keinen Namen. Ja, ich bin Angelika. Angelika. Okay, Angelika. Ja. Und ich bin das erste Mal da, darum frage ich vielleicht jetzt, ja, wie dem auch sei. Ich meditiere gerade um den Tod meiner Tochter. Die ist vor kurzem gestorben und bin dabei, die Vergänglichkeit, den Tod damit zu akzeptieren, einzulassen in mein Leben, ohne Verzweiflung. Und sie ist jetzt fast 9 Monate gestorben. Deswegen kriege ich da jetzt eine gewisse Ruhe schon hinein, eine gewisse. Und jetzt ist meine Frage, diese wunderschöne Samadhi von Gentleman oder Gentlewoman hat mich befragt, die Liebe. Ich liebe meine Tochter, ich glaube auch als Instinkt. Warum sagen Sie, dass es die Liebe aus Instinkt weniger wert ist? Oder ja, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich liebe mein Kind, weil ich ihre Mutter bin, weil ich sie auf die Welt gebracht Wer habe. sagt, dass es falsch ist, dass es vollkommen gut ist? Mutter, wenn sie nicht ihres Kind liebt, dann ist sie keine wahre Mutter, natürlich. Und ist das nicht ein So ist Instinkt? das. Ist das nicht ein Instinkt oder ist das etwas, was wir auf einer, wie auch immer, geistigen oder achtsam, natürlich gibt es Schwankungen in der Liebe. Ich habe sie mal mehr oder manchmal vielleicht etwas weniger enthusiastisch Ja, aber geliebt. Ja. was ist Ihres Problem? Ich verstehe immer noch nicht. Ah ja, den Mutter sein Instinkt. ist natürlich Kind lieben. Instinkt ist muss mit Weisheit sein. Wenn Instinkt ohne Weisheit, das ist Leiden. Wir Ah, sind stimmt, Menschen, ja. indem wir das Verstehen kennen. Die Tiere haben es schwieriger, die verstehen nicht, dass Instinkt muss mit Weisheit zusammen sein. Die Tiere können nicht verstehen, dass Achtsamkeit und Wissensklarheit ist die Tür zu Weisheit. Sie verstehen sehr, sehr begrenzt. Haben sie auch Verständnis, aber sehr, sehr begrenzt. Die Menschen durch Introspektion kennen, viel besser verstehen, indem sie wahre Menschen sind. Ich Sie verstehe das werden Wort wahre Menschen. Introspektion. Für das Wort Introspektion verstehe ich nicht. Introspektion, was Was ist das? haben Sie jetzt gemacht, indem Sie meditieren, indem Sie gefragt haben, Sie sind Mutter und Sie sind, ich weiß nicht was. Was haben Sie gemacht? Ich wollte das Wort Introspektion verstehen. In innen blicken, das ist Ah ja, Introspektion. okay. Ja, danke. Ich kenne das Wort nicht. Ja. Ich danke. Ich habe schon sehr viel erfahren jetzt. Ich danke Ihnen für diese Antwort. Okay. Dann, wer ist der Nächste? Wenn keine Frage, dann keine Antwort, dann machen wir Schluss und wir sehen uns im April. Oh, ja. Lars, du wirst sehr, sehr gut meditieren können, indem du immer, immer Fragen fragst. Das ist der beste Weg, um zur Klarheit zu kommen. Danke, danke schön. Ich hatte nur eine kurze Frage. Ich glaube, Sie haben über die acht Prahana-Samskaras geredet, und es war eigentlich nicht so klar für mich, der achte, war das Upeksha oder habe Ja, ich es Upeksha. verstanden? Upeksha. Ja. Siebte ist Chetana, Wille. Ja. Dann sechste ist Wissensklarheit. Fünfte ist Achtsamkeit. Vierte ist Entspannung und Klarheit. Dritte ist Praxis, Übung. Zweite ist Enthusiasmus und erste ist Glaube. Glaube im Sinne von Vertrauen. Vertrauen ist schon mit Weisheit verbunden. Ja, Durch genau. Vertrauen wird man Enthusiasmus haben. Durch Enthusiasmus wird man üben. Wenn man übt, wird man diese besseren Zustände erfahren können, wenn man richtig übt. Und wenn man bessere Zustände erfährt, dann wird man sich Mühe geben, achtsam zu sein. Wenn man sich Mühe gibt, achtsam zu sein, man wird nicht zulassen, dass die Unreinheiten des Geistes den Geist fressen, ja? Und so wird man effektiv die Tendenzen zu Aufgeregtheit und Lethargie bekämpfen können. Wir sind Yogis, indem wir Kämpfer sind, ja? Wenn wir nicht kämpfen, wir sind keine Yogis. Und wenn wir kämpfen, dann wir werden praktizieren, lernen, immer mehr auf natürliche Weise, nicht zu viel Anstrengung und nicht zu wenig Anstrengung. Und so leben wir immer besser Qualität von Leben. Ja, Vielen damit Dank. wir da. Guten Tag, no? How do you say in Norwegian? Guten Tag. Guten Tag, sag mal, guten Tag. Guten Tag. So, see you in Norway. I will come for this yoga festival. Ah, okay. Great, But thank you. you can, if you have time, you can come. We will do some meditation here, and you can come visit in May or June if I'm here. Okay. Would love to, yes, thank you. Okay. You have been planning for quite some time, no, to visit. Yes, that But is true. now you are a father. You are a father. It's becoming more difficult, but maybe you can do some magic, huh? Yes, let's try. Okay. Ach, Christiane hat sich gemeldet, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die wundervolle Belehrung. Ich bräuchte eine Praxisanleitung von Ihnen. Sie haben sich ja quasi dazu geäußert, einmal die Aufgeregtheit und dann die Lethargie. Bei der Lethargie hatten Sie gesagt, Licht im Geiste finden. Also da hätte ich gerne eine Praxisanleitung. Ich habe mir aufgeschrieben, Sonne, Lampe. Wie darf ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn ich so etwas umsetzen möchte? Mehr lesen und hören, mehr darüber nachdenken, was für nützliche Konzepte sie sich vereinnimmt haben, und dann effektiv meditieren. Sonst mal viele Leute meditieren, aber effektiv meditieren ist nicht so leicht zu lernen. Am Anfang, die Meditation ist sehr schwer, indem man nicht richtig versteht, was man macht. Und wenn man nicht richtig versteht, was man macht, man wird nicht mit Enthusiasmus machen können und die Praxis wird nicht Kontinuität haben. Und ohne Kontinuität werden wir nicht die besseres Qualität von Leben unmittelbar erfahren können. Ist nicht möglich. Das heißt, welche Empfehlungen hätten Sie denn? Also wenn Sie sagen, man sollte sich darüber informieren, Mehr studieren oder hören die Vorträge, damit man in Klarheit bleibt, dann darüber nachdenken und meditieren. Meditieren dann richtig, indem sie in Klarheit sind. Und diese drei Faktoren, drei Weisheiten, die verschmelzen in eine Weisheit, die dann die Weisheit von Befreiung ist. Ja. Aber das alles dauert. Die echten Sachen, die dauern. Die Sachen, die nicht echt sind, die lernt man sehr schnell und vergisst man auch sehr schnell. Deswegen ist sehr wichtig, wenn man etwas sich mit etwas beschäftigt, dann sich richtig beschäftigen und konsequent. Ja. Ja, Dankeschön. Im Rahmen von eigenen Möglichkeiten. Ich hatte die natürlich den Vorteil, ich war 37 Jahre, bin ich Mönch gewesen und ich konnte nichts anderes machen als lesen, kontemplieren, meditieren und mit Lehrern reden. Zum Glück habe ich sehr gute Lehrer treffen können. Das ist natürlich alles sehr wichtig. Und wir können nur machen, das ist bedingte Entstehung zu verstehen. Verstehen auch heißt verstehen unsere Begrenzungen. Wir alle haben Begrenzungen und wir können nur effektiv arbeiten im Rahmen von diesen Begrenzungen. Die muss man sehr klar wissen und sehen und dann man ändert die Bedingungen, indem man mehr Weisheit hat von Hören, Nachdenken und Kontemplieren und dann Samadhi. Samadhi lernen auch dauert lange Zeit und man wird Samadhi nicht erfahren können, solange man nicht in Klarheit ist. Klarheit heißt nicht unbedingt, dass er muss, so wie ich, viel studieren und unterrichten an der Uni und so weiter. Das ist nicht nötig, aber das hilft auch, weil man muss, damit man was klar erklärt, muss man auch nachdenken. Wenn man nachdenkt, dann wird das ein Teil von uns. Wir brauchen uns nicht zu zwingen. Nicht wahr? Ja. Wenn wir nicht viel nachgedacht haben über Dharma, dann der Geist geht immer in andere Richtung. Das ist klar. Kann man nicht vermeiden. Und dann in den Klöstern, wir sind geschützt, ja. Dass wir in der Gesellschaft, wir sind eben nicht geschützt, dann wir müssen uns selbst schützen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wenn wir uns nicht selbst schützen in unserer Gesellschaft, wir sind immer schon programmiert von Konsumgesellschaft, ja. Was kann man machen? So ist das. Jetzt sehe ich, Interesse entwickelt sich, dann wir machen irgendwann Schluss, dann machen wir Susanne noch. Und dann im April werden wir fortsetzen. Ja? Und Susanne, was haben Sie im Herzen? Hören Sie mich? Können Sie mich verstehen? Was Können Sie für mich Frage? verstehen? Ja. Es sind jetzt so viele Begriffe und Worte gefallen, die ich noch nie gehört habe. Na Und prima, dann hören Sie was Neues. Das ist auch sehr gut. ich wollte einfach fragen, ja, ich habe mich mit dem Buddhismus jetzt nicht so eingehend beschäftigt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon ja, fast ein bisschen schlechtes Gewissen, irgendwie jetzt dabei zu sein, weil ich habe mir so regelrecht so ein bisschen die Essenz Und was rausgeschrieben. ist das Ihres Problem? Ich habe nicht verstanden. Ob man den Buddhismus auch so verstehen kann, letztendlich das, was bei einem ankommt, oder ist es wirklich nötig, den so zu studieren? Na, ich gebe Ihnen Das, ein Beispiel, ja. ja. Wie können Sie schwimmen lernen, wenn Sie nicht ins Wasser gehen? Und Ja. damit Sie ins Wasser gehen und effektiv, Sie müssen erst lernen mit diesem Ring oder sowas, die Ja. Bewegungen und so. Und dann allmählich können Sie schwimmen ohne Problem. Und Sie können sogar ein Experte in Schwimmen sein. Genauso ist es mit Buddhismus. Dann, wenn Sie diese Vergnügen an Schwimmen haben, dann Sie schwimmen gerne. Aber bevor Sie Vergnügen an Schwimmen haben, Sie werden bestimmt auch nicht angenehme Weile erfahren müssen. Genauso ist es mit Buddhismus oder mit Yoga, ja. Ja. Deswegen Vertrauen, das fängt an. Das Ja. ist der Halt, dass die andere Geistesteilen dann führt. Ja? Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, können Sie vergessen. Das hat Ja. keinen Sinn. Okay, Vielen dann Dank für die so viel Antwort. für heute. Und wir übergeben Verdienst und wir sehen uns dann im April. Ich werde noch mit Carmen besprechen. Und wenn was gibt, Carmen, du kannst mich auch mit WhatsApp erreichen. In China, WhatsApp ist verboten. Ich werde wahrscheinlich kurze Zeit auch in China sein. Da gibt es nur WeChat. WhatsApp ist verboten. Aber in Hongkong ist noch erlaubt. Ne? Man weiß nicht noch wie lange. Dann, du kannst mich mit WhatsApp erreichen, wenn was gibt. Und wir können dann später besprechen, wenn wir uns wieder treffen. Ja? Okay? Ja, okay. Jüni, Zukunft. Putiichi, Woten Yijong Sein, Jie Kung Cheng Fu Tao. Möge Verdienst von heutiger Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Erleuchtung erfahren können. Omi Tobo. So, dann alles Gute und tschüss, bis bald.